Abschnitt 30 aus Hamann, die Geschichte eines Werwolfs von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweiter Teil: Der Prozess. 27 Mordfälle, Teil 8. 24. Fritz Wittig aus Kassel. Geboren 23. November 1906, verschwand 26. Mai 1924. Der Fall Wittig und der Fall Hannappel waren die beiden Fälle, in denen Hamann behauptete, auf Befehl und unter dem Einflusse des Hans Grahns getötet zu haben. Er bezeichnet beide Fälle immer mit dem Kennwort Düsseldorfer, den Hannappels, weil er über diesen nur wusste, dass er aus Düsseldorf sei, den Wittigs, weil, wie er behauptet, Wittig einen rheinländischen Dialekt sprach. Aber während im Fall Hannappel das Gericht den Hans Grahns wegen Anstiftung zum Morde nach § 49 StGB zum Tode verurteilte, wurde Grahns im Falle Wittig nur der Beihilfe zum Morde schuldig befunden und zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt. Als Beweggrund zur Anstiftung wie zur Beihilfe nahm das Gericht an, dass Grahns die Kleider der Getöteten für sich begehrte. Für den Psychologen, der die gedrungene Vielheit aller Antriebe auch im scheinbar einfachsten Falle kennt, und der weiß, dass man Taten immer nur vom Nachhinein vereinfachend auf ein Motiv zurückführt, worin sich jene beruhigende Ökonomie des menschlichen Denkens kundtut, die ich Logificatio post festum nannte, kann der Fall nicht so klipp und klar liegen wie für die Rechtsprechung, welche die Urteile zu ihrer Beruhigung findet. Klammer auf. Non quia peccatum, sed ne pecetur, Klammer zu. Wir müssen also uns bemühen, die Untiefen dieses wunderlichen Falles zu erschürfen. Fritz Wittig war ein gut gebauter, reich veranlagter Junge von 17 Jahren, 1,73 Meter groß, mit langem, nach hinten gekämmtem, blondem Haar, das an den Schläfen in Wellen abstand. Sein Vater, ein Kesselschmied in Kassel, und sein junger Schwager, der Kaufmann Hermann Schad, waren über den hübschen, begabten Jungen, der in einer Spirituosenfabrik als Lehrling arbeitete, sehr ungehalten, weil er schon frühe mit jungen Mädchen sich abgab. Sie ahnten aber noch nicht, dass er auch homosexuelle Bekanntschaften gemacht hatte. Nach einem Zerwürfnis mit dem Vater, der dem Sohn seinen Leichtsinn vorhielt, entfernte der Junge sich am 27. April aus Kassel, nahm dabei einen seinem Chef gehörigen schwarzen Lederkoffer mit, in den er seine Kleider und Wäsche einpackte, und versuchte, auswärts Arbeit zu erhalten. Am 30. April stellte er sich bei der Inhaberin der Süßwarengroßhandlung Karl 20 in Hannover auf der Goethestraße vor und bat um Beschäftigung als Reisender. Da er einen guten Eindruck machte und sein Lehrzeugnis deponierte, so wurde er zum Besuch der Stadtkundschaft eingestellt. Er trat am 1. Mai die Stelle an, erhielt Muster, die er in einem schwarzen Koffer, offenbar der in Kassel unterschlagene, verpackte, kam aber am Abend zurück und sagte, dass es ihm nicht gelungen sei, etwas zu verkaufen. Auch am 2. Mai abends kam er wieder und berichtete, dass er nichts habe verkaufen können, gab die Muster wieder ab, mit der Begründung, dass seine Mutter in Kassel schwer erkrankt sei und dass er deshalb nach Hause fahren wolle, und ließ sich auch sein Lehrzeugnis zurückgeben. Am Abend des 3. Mai erschien er aber schon wieder bei 20 und erklärte, dass er am Montag noch einmal den Versuch machen möchte, Ware zu verkaufen. Den schwarzen Koffer und sein Lehrzeugnis hatte er aber nicht mehr bei sich, sondern angeblich in Kassel zurückgelassen. Am Montag, den 5. Mai, stellte Herr Zwanzig eine umfangreiche Musterauswahl zusammen und übergab ihm hierzu seinen eigenen Koffer sowie ferner einen zweiten flachen schwarzen Koffer mit einer Anzahl Mustergläsern. Fritz Wittig entfernte sich mit den beiden Koffern und kehrte nicht zu Zwanzig zurück. Wie sich nachher herausstellte, war seine Erklärung über die Erkrankung seiner Mutter und den Verbleib seines Koffers nicht wahr gewesen. Eine Verwechslung der Person ist darum unmöglich, weil Wittig durch einen verkümmerten rechten Arm und zur Arbeit unbrauchbare rechte Hand leicht erkennbar war. Die Angehörigen Wittigs erhielten von diesem am 4. Mai einen in Hannover abgestempelten Brief, in welchem er als seine Anschrift Gasthaus Dismer, Heiligerstraße angab, wo selbst er in der Tat eine Nacht geschlafen und dann mehrmals gegessen hat. Später erhielten die Angehörigen noch eine Karte mit Bahnpoststempel Hannover Bebra, 14. Mai. Von da ab bekamen sie keine Nachricht weiter, konnten auch durch die Polizei nichts mehr erfahren und fanden erst wieder Spuren des Verschwundenen, als nach Ausstellung der bei Hamann gefundenen Gegenstände sie nach Hannover fuhren und unter den Gegenständen den bei Grans beschlagnahmten Anzug sowie das bei Hamann beschlagnahmte Notizbuch mit der Handschrift des Vermissten fanden. In dem Notizbuch befand sich ein Kalender auf der letzten Seite. Auf ihm waren die Tage bis zum 23. Mai einschließlich durchstrichen. Außerdem lag darin ein Zettel folgenden Inhalts: Gebe hiermit Herrn Hans Grans einen grauen Anzug in Kommission. Selbiger muss bis Montagabend, den 26. Mai, wieder in meinen Händen sein, widrigenfalls 40 Goldmark bis zum 26. Mai 1924 zu zahlen sind. Hannover, den 26. Mai. Die Zahl 40 war durchstrichen und statt ihrer 20 in Buchstaben darüber geschrieben. Dieser konfuse Zettel, der die Unruhe eines unklaren Augenblicks zu atmen scheint, ist geschrieben in Hamanns großer, korrekter, nach rechts überwiegender, stark gebundener, an Zeichen für Vorsicht, Zurückhaltung und Hinterhalt überreichen Schrift und ist unterschrieben von Hamann und von Grans. Es handelt sich offenbar um eine zwischen Hamann und Grans getroffene Abmachung bezüglich des von dem Getöteten getragenen Anzugs. Es trat nun nach der Zeugenvernehmung als wahrscheinlich hervor, dass Wittig in der Nacht des 26. Mai von Hamann getötet wurde und dass Grans am 27. Mai den Anzug von Rote Reihe 2 abgeholt hat. Hat Grans von dem Morde gewusst? Hat er ihn selber angestiftet? Zwei Zeugen wurden aufgefunden, welche auszusagen vermögen, was der Verschwundene getrieben hat, zwischen dem 5. Mai, wo er mit den Koffern der Schokoladenfirma 20 davonging, und dem 26. Mai, an welchem er wahrscheinlich getötet wurde. Es ist zunächst wahrscheinlich, dass Wittig am 4. Mai, einem Sonntag, aus unbekanntem Grunde nach Bielefeld fuhr. Ein Reisender namens Fritz Brinkmann hat ihn auf der Fahrt von Bielefeld nach Hannover kennengelernt. Wittig erzählte diesem Mitreisenden, dass er bisher bei der Schokoladenfirma 20 tätig gewesen sei und sich nun auf der Suche nach Arbeit befinde. Auf dem Bahnsteig in Hannover wurde Wittig von einem Bekannten angesprochen, den er dem Brinkmann als Kriminalbeamten Hamann vorstellte. Dieser Bekannte hat dann Wittig zu einem Glase Bier eingeladen. In den folgenden Tagen will Brinkmann den Wittig noch wiederholt in Gesellschaft des Hamann getroffen haben. Er behauptet, auch Grans mit Wittig gesehen zu haben, wie sie eingehakt am Ernst-August-Platz zusammen spazieren gingen. Bei einer dieser Begegnungen soll Wittig dem Brinkmann erzählt haben, er habe Aussicht, auf der deutschen Werft in Hamburg Arbeit zu erhalten und habe keine Lust mehr, in Hannover zu bleiben. Bei einer späteren Begegnung aber erzählte er, sein Freund Hamann habe ihm nun doch geraten, lieber in Hannover zu bleiben. Durch den zweiten Zeugen, den Schneider Richard Huth, wurde festgestellt, dass der Junge Wittig in seinen arbeitslosen Stunden an mannmännliche Kreise herangetreten war und an dem Sammelpunkt hinter Kröpke offenbar Bekanntschaften gesucht hat. Huth, ein alter Bekannter von Hamann und Grans, bekundet, dass er Anfang Mai hinter Kröpke mit Hamann, den auch er stets für einen Kriminalbeamten hielt, im Gespräche stand, als ein hübscher junger Mann auf ihn zugetreten sei und um Feuer gebeten habe. Hamann sei diskret fortgegangen. Als der junge Mann ihm sagte, er sei arbeitslos und hier fremd und wäre froh, wenn er erst einmal für diese Nacht Unterkunft hätte, bot Huth ihm an, die Nacht bei ihm zu verbringen. Inzwischen trat aber Hamann in Gesellschaft von Grans wieder an ihn und den Fremden heran und forderte sie beide auf, zu einem Glase Bier mitzukommen. Sie gingen alle vier in die Gastwirtschaft Alte Reichshand in der großen Packhofstraße, wo Grans immer von Neuem zum Trinken animierte, obwohl er die Zeche zahlte, während Hamann zur Mäßigung mahnte. Nach Eintritt der Polizeistunde entfernten sie sich aus der Wirtschaft und Huth kam von den anderen ab, da ihm vorm Corso-Café ein Mädchen im Übermut den Hut vom Kopfe nahm. Er holte sie dann am Bahnhof wieder ein, traf aber nur noch Hamann, der auf die Frage nach dem Verbleib der anderen erwiderte, der Unbekannte sei mit Grans gegangen. Als Huth hierauf bemerkte, er denke, Grans sei doch gar nicht so veranlagt, sagte Hamann, er hat jedenfalls einen Bock auf ihn. Darauf haben sich dann auch Hamann und Huth voneinander verabschiedet. Dies wären also die Zeugnisse für die Vorgänge, durch welche Wittig von Grans und Hamann eingefangen und gleichsam dem Huth abgejagt wurde. Nun machen aber Hamann und Grans über den Zusammenhang verschiedene Angaben. Hamann, Klammer auf, der diesen Mord von Anfang an zugeben musste, weil des verstümmelten Armes wegen sein ewiges »Ich erinnere mich an meine Opfer nicht« unglaubwürdig gewesen wäre, Klammer zu, behauptete sogleich, Grans habe am Café Kröpke ihn auf den mit Schneider Huth sprechenden jungen Mann aufmerksam gemacht mit den Worten »Du, den Anzug muss ich unbedingt haben. Meiner geht schon an den Ärmeln entzwei.« Er, Hamann, sei dann auf Grans Drängen an den Fremden herangetreten. Und Grans habe alles Folgende eingefädelt und den Wittig dazu überredet, statt mit Huth lieber doch mit Hamann zu gehen, welcher sehr gut sei und ihm auch zu essen geben werde. Hamann hat dann den Unbekannten nach der roten Reihe verschleppt, aber beim Geschlechtsverkehr Anstoß genommen daran, dass die rechte Hand unbrauchbar war. Er hat daher am folgenden Tage Wittig wieder weggeschickt. Von da an aber sei Wittig auf Grans Veranlassung dennoch immer wieder gekommen. Als Hamann, der den Fremden nicht leiden mochte, ihn wieder wegschickte, habe dieser abends vor der Wohnung aufgepasst und als er Licht im Zimmer bemerkte, so lange gerufen und gepfiffen, bis Hamann den Hausschlüssel herunterwarf, welche Vorgänge denn auch von den Hausbewohnern bestätigt werden. Am dritten Tage ließ sich Hamann, wie die Engel bestätigt, vor Wittig verleugnen, der aber kurz darauf zusammen mit Grans wiederkam. Grans sei in diesen Tagen wiederholt zu ihm gekommen und habe gefragt, wann er denn nun den Anzug bekäme. Hamann habe gesagt, »Ich kann den Menschen nicht lieben«, worauf Grans äußerte, man macht das doch leichter bei einem, den man nicht liebt. Am vierten Tage, gegen Mittag, sei Wittig freudestrahlend wiedergekommen und habe erzählt, dass es ihm gelungen sei, in Hamburg Arbeit zu erhalten. Er wolle am Nachmittag zwischen 5 und 6 Uhr mit einem Transport abreisen. Aber am Abend um 11 Uhr traf dann Hamann den Wittig auf dem Bahnhof in Gesellschaft von Grans, der ihn von der Reise abgehalten habe. Was denn freilich den Angaben des Brinkmann widerspricht, wonach Wittig erzählte, dass Hamann selber ihn abhielt. Grans habe ihn beiseite genommen und leise gesagt: »Fritz, du Idiot, der Anzug passt mir doch. Nimm den Jungen doch mit, ich möchte den Anzug doch so gern haben.« Um endlich vor Grans Ruhe zu haben, habe er an diesem Abend Wittig wieder mitgenommen und getötet. Und, als er am Morgen mit Zerstückeln der Leiche beschäftigt gewesen sei, sei Grans des Anzugs wegen schon erschienen. Er, Hamann, habe, da Grans dergleichen nicht sehen konnte, die Leiche schnell unters Bett geschoben und sich die blutigen Hände gewaschen. Grans aber habe hastig gefragt: »Was riecht hier so schlecht? Und wo ist das Zeug?« Als Hamann sagte, der, womit er Wittig meinte, ist nicht mehr da, habe Grans sofort zu suchen angefangen. Er aber, Hamann, habe sich vor das Bett hingestellt und dem Grans den Schlüssel zu der von Hannappel hinterlassenen Truhe gegeben. Daraus habe sich Grans den Anzug des Wittig hervorgezogen. Dann sei er ihm um den Hals gefallen, habe ihn geküsst und gesagt: »Fritz, du bist doch der Beste. Auf dich kann ich mich immer verlassen.« Hamann habe sodann gejammert. Er habe an Wittig über 40 Mark Kosten gehabt. Die müsse Grans mittragen. Grans habe dann auch gleich 8 Mark angezahlt, und über den Rest hätten sie das in Wittigs Notizbuch vorgefundene Schriftstück sogleich aufgesetzt, weil er, Hamann, gefürchtet hat, dass Grans ihn bemogeln wolle. Grans erklärt alle diese Angaben für nur halb wahr. Er erzählt die Sache so: »Nicht ich habe mich an den mit Hut am Café Kröpke stehenden jungen Mann herangemacht, sondern Hamann hat mir gesagt: Du, auf den habe ich einen Bock. Nicht ich habe Hamann gesagt, dass ich von einem anderen das Zeug haben möchte, sondern Hamann hat zu mir, im Fall Hannappel wie im Fall Wittig, gesagt: Schau mal den Anzug da, möchtest du den wohl haben?« Ich habe gelacht, weil ich nicht glaubte, dass er durch irgendeine Gaunerei mir den Anzug verschaffen könne. Als er ihn mir dennoch verschaffte, habe ich wahrhaftig nicht denken können, dass er das durch einen Mord getan hatte. Ich habe nicht das Mindeste dazu getan, den Wittig gefügig zu machen, dass er mit Hamann mitgehe. Ich habe aber in der Tat am 26. Mai den Anzug des Wittig von Hamann bekommen und habe ihm dafür eine Anzahlung gemacht. Hamann forderte zuerst 40 Mark, ließ den Anzug aber auf mein Bitten mir dann für 20 Mark. Aus der Besichtigung des mit Zwischenbügel versehenen Hamannschen Bettes ergibt sich zweifelsfrei, dass es unmöglich wäre, eine Leiche darunter zu schieben. Nun bestätigt freilich die Engel, dass Hamann wiederholt sich vor Wittig verleugnen ließ und sich sogar in ihrer Küche versteckte. Der Fremde, den sie in Wittigs Bild wiedererkennt, hat auch ihr voller Freude erzählt, er habe Arbeit in Hamburg gefunden und wolle am Nachmittag weiterreisen, ist dann aber am Abend desselben Tages doch in Begleitung von Grans und Hamann wieder mitgekommen. So drängt sich schließlich der ganze Fall zusammen in die folgende Frage der Seelenkunde: Ist der sicher bewiesene Umstand, dass Hamann den jungen Wittig wiederholt abwies, ein Erweis dafür, dass der Mord durch Grans aufgedrängt sein muss? Zunächst möge man bedenken, dass Hamann nicht immer nur aus sexueller Begierde tötete. Es wäre möglich, dass er selber das Zeug des Wittig sich oder dem Grans verschaffen wollte. Sei es als Geschenk, sei es gegen Bezahlung, sei es um zu imponieren oder um zu werben oder aus irgendeinem anderen Beweggrund. Es wäre aber auch dies möglich, dass eine dunkle Triebangst ihn vor dem jungen Wittig sich verstecken ließ, indem er ihn töten wollte und auch wieder nicht wollte, und dass gerade erst der Umstand, dass da ein anderer sich immer wieder anbot und aufdrängte, möglicherweise nur um mit Unzucht Geld zu verdienen, schließlich die sexuelle Wolfswut aufgestachelt hat. So bin ich zu guter Letzt geneigt geworden, zwar, wie auch in mehreren anderen Fällen, eine dunkle Mitwisserschaft des Grans, keinesfalls aber Anstiftung und auch nicht Beihilfe zum Morde anzunehmen. Ende von Abschnitt 30. Gelesen von Klaus Missfeld.